Spät im Jahr. Aus die gottlosen Jahre von Alfred Wolfenstein. Aufgenommen für LibriVox.org. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Spät im Jahr. Alter Tag, der wie ein Frühling tut. In die Luft verkriechen sich die leeren Zweige. Vögel bieten ihr Entbehren. Unfrei kurz verweilt die Sonne hier. Dennoch zeigt sie eine leichte Glut. Einen Duft von Zuversichtlichkeiten, so als sei ihr Haupt im Höherschreiten, so als wüchsen Ruhm und Jugend ihr. Doch die Zeit, die alles überruht, lächelt böse durch das süße Lächeln, durch das schief dem Tag geschminkte Lächeln schreit es auf die irre Erde, frier. Ende von Spät im Jahr, gelesen von Sonja.